Für die Forcierung des Jupiter-Projekts, des Plans für biologischen und chemischen Krieg gegen die DIVJK, schleppten die US-Besatzungstruppen in Südkorea die Ausrüstungen dafür in den Hafen Busan ein. Im Zusammenhang damit gab der Sprecher der Norddirektion des Gesamtnationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Wahrheit über die Verbrechen der US-Armee am 20. April eine Stellungnahme ab. Der Sprecher verurteilte scharf die USA, die durch die Einführung der biologischen und chemischen Mordwaffen der koreanischen Nation wiederum beispielloses großes Unglück zufügen wollen und das kriegerische und landesverräterische südkoreanische Regime, das sich ohne Protest den USA aktiv anschließt. Weiter sagte der Sprecher wie folgt: Dadurch haben die USA ihre verbrecherische Absicht dazu, für die Verwirklichung ihrer Weltherrschaftsambitionen ohne Zögern die koreanische Nation mit biologischen und chemischen Waffen zu vernichten, erneut deutlich ans Licht gebracht. Die USA machen der DIVJK unbegründete Vorwürfe und verbreiten ein Gerücht über die Drohung Nordkoreas mit biologischen und chemischen Waffen. Damit verfolgen sie das dunkle Ziel dazu, einen Vorwand für die Entfesselung eines biologischen und chemischen Krieges gegen die DIVJK zu finden. Aber die USA machen eine Fehlkalkulation. Die DIVJK wird den Umtrieben der USA zur Entfesselung des biologischen und chemischen Krieges nicht untätig zusehen und durch die völlige Vernichtung des Imperiums des Bösen auf diesem Planeten den Konfrontationskampf gegen die USA beenden. Die USA sollen die Warnung der DIVJK, dass ihre unbesonnene militärische Provokation zu ihrem erbärmlichsten endgültigen Untergang führen würde, nicht überhören. Auch das Regime Südkoreas soll über die katastrophalen Folgen von seiner kriegerischen und landesverräterischen Tat, die Umtriebe der USA zur Entfesselung des schrecklichen und unmenschlichen biologischen und chemischen Krieges erlaubt und als ihr Untertan einen Schrittstein dazu gelegt zu haben, tief nachdenken und nicht leichtsinnig handeln. Alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland sollen sich wie ein Mann zum gesamtnationalen Kampf dafür erheben, die tollwütigen Kriegsmachenschaften der USA, des größten Friedensstörers und brutalsten Aggressors gegen die Menschheit und des landesverräterischen südkoreanischen Regimes, das sich den Denken seines Herrn für die Auslösung des biologischen und chemischen Krieges anschließt, zu vereiteln.